Der Glaube kommt vom Lesen, über das Lesen in den Buchreligionen. Eine Sendung von Christoph Fleischmann. In der Bibel ist wichtig, dass die Gesetze, die in den 10 Geboten aufgestellt werden, die gelten heute immer noch. Also in jedem Grundgesetz sind die eigentlich immer noch vorhanden, also mit Töten, Stehlen. Zuerst einmal stehen da alle Gesetze von Gott drin, die wir bekommen haben, die 613 Gebote. Und dann steht eigentlich die gesamte Geschichte da drin. Und deswegen wurde er immer weitergegeben. Weil es ist eines der wichtigsten Schriftstücke in unserer Geschichte. Da ist alles drin nur dokumentiert. In dem Koran steht die 5 Säulen. Das sind die 5 Sachen, die wir machen müssen. Das eine ist das Glaubensbekenntnis. Das heißt, Eschadu an la ilaha illallah, wa eschadu anna Muhammadan rasulullah Yesus. Und dann noch beten. Das ist das zweite. Das dritte ist Fasten. Das vierte ist die Pilgerfahrt. Dann soll man nach Mekka fliegen oder fahren zu Mohammeds Grab und da beten. Und das letzte ist, man soll den Armen Geld geben. Judentum, Christentum, Islam. Die 3 monotheistischen Religionen sind Buchreligionen. In Tanach, Bibel und Koran ist die Offenbarung Gottes verbindlich festgeschrieben. Die Heranwachsenden lernen, mit dem Heiligen Buch umzugehen. Christliche Konfirmanden zum Beispiel suchen sich einen Bibelvers zur Konfirmation aus. Nina ist im Konfirmandenunterricht. Ihr Lieblingsvers? Ich weiß nicht mehr genau, wie der ging, aber irgendwie kommt einmal in der Bibel vor und Gott erschuf in 6 Tagen die Welt, den 7. Tag ruhte er aber oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und das finde ich schön, weil das irgendwie so viel mit jetzt auch noch zu tun hat. Im Judentum und Islam ist die Originalsprache der heiligen Texte wichtig. Im Alter von 12 bzw. 13 Jahren bereiten sich jüdische Mädchen oder Jungen darauf vor, Bat oder Bar Mitzwa zu werden. Das heißt übersetzt, sie werden zur Tochter oder zum Sohn des Gesetzes, also im religiösen Sinn erwachsen. Für die Bat Mitzwa-Feier lernen sie einen Abschnitt aus der Tora auf Hebräisch vorzutragen. Deborah wurde vor einem Jahr Bat Mitzwa. Veshamti et zaracha ka'afar ha'aretz asher im yuchal ish limnot et afar ha'aretz gam zaracha yimaneh kum hitalach ba'aretz le'olam uvrachba ki lecha et nena vayehal avraham. Einzelne Wörter kenne ich auch, kann ich mir auch ein bisschen ableiten, weil es ja das Prinzip mit einem Wortstamm gibt. 3 Buchstaben, wenn die irgendwo anders vorkommen, ist es verwandt. Aber wirklich übersetzen kann ich es nicht. Und meinen Abschnitt habe ich einfach auswendig gelernt. Das ist wie wenn man ein Lied auswendig lernt, wenn man es hier singt. Ali geht 2-mal in der Woche in die Moschee und lernt dort, den Koran auf Arabisch zu lesen. Die erste Sure kann er schon auswendig. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jana liest auch regelmäßig im arabischen Koran. Ich lese einmal in der Woche. Im Koran fange ich einfach an. Das ist ja auf Arabisch, also ich kann es nicht übersetzen. Aber meine Mutter ist dann neben mir und wenn ich dann Fehler mache, dann sagt die mir, welche Fehler wir haben. Ja, also die kann das nur lesen, aber übersetzen kann sie auch nicht. Koran, also originell muss man sagen, Koran ist die Lesung oder die Rezitation. Erklärt Bekir Alboa das arabische Wort Koran. Alboa ist Islamwissenschaftler und Beauftragter für interreligiösen Dialog beim türkischen Moscheeverband DİTİB. Beim Rezitieren des Korans spürt man das lebendige Wort Gottes, wie das Wort belebt wird durch Rezitation. Solange der Koran nicht rezitiert wird, ist ein geschlossenes Buch. Ein Buch aus Blättern oder Seiten. Erst wenn der Koran rezitiert wird, dann entsteht der Koran. Deswegen haben die Muslime immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass man das Lesen des Korans lernt, auch wenn man es nicht versteht. Das Beherrschen der Rezitation ist eine der ersten Wissenschaften des Islams. Ja, man lässt einfach das Wort Gottes auf sich wirken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der Koran ist für die Muslime das Wort Gottes, so wie Jesus das Wort Gottes ist, was Fleisch wurde. Ist der Koran das Wort Gottes, was Buch wurde, mit einem Unterschied. Jesus wird nicht nur als Wort Gottes bezeichnet, sondern auch Gott. Aber der Koran ist zwar Gottes Wort, aber kein Gott. Allerdings ist eine spirituelle Nähe zu Gott zu spüren, wenn man das Wort Gottes rezitiert, zitiert oder meditiert mit Hilfe dieser Rezitation. Peter Müller, Theologe an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, bestätigt die Einschätzung von Bekiral Boa. Für die Christen sei nicht das Buch Gottes Wort, sondern Jesus selbst. Das Besondere an der Bibel sei, dass sie von dem berichtet, auf den das Christentum sich gründet. Das Christentum beruft sich ja auf Jesus Christus als das Wort Gottes, wie es am Anfang des Johannesevangeliums heißt. Und braucht das Buch insofern, als in diesem Buch von dem Sohn Gottes erzählt wird. Also die Bibel als Grundurkunde christlichen Glaubens, insofern als sie auf Christus verweist. Und das Judentum? In einer gewissen Weise ist es sicherlich vergleichbar mit dem Koran, wobei der Unterschied ist, der Koran wurde vom Allmächtigen Mohammed, dem Propheten, übergeben und die Tora ist uns durch Moses gegeben worden. Erklärt Israel Meller von der Kölner Synagogengemeinde. Freilich stammt die Tora nicht allein von Mose, sie ist über mehrere Jahrhunderte entstanden. Auch der Koran geht zwar auf Offenbarungen Mohammeds zurück, aber er wurde erst nach seinem Tod aufgeschrieben. Und die Tora ist nur ein Teil der Heiligen Schrift der Juden, des Tanach. Tanach, auf Deutsch übersetzt, heißt Torah Nevi'im Ktuvim. Das heißt, das sind die fünf Bücher Moses, die Torah. Nevi'im, das sind die Propheten und die Psalmen. Wobei die Torah die heilige Schrift des Judentums ist, die Propheten und die Psalmen der nächste Kreis um die Torah herum sind. Im Synagogengottesdienst wird die Torah immer noch auf Hebräisch vorgelesen. Das Hebräisch ist die Originalsprache und nur wenn man den Text im Original liest, hat man das Original vorliegen. Bei Übersetzung gibt es die unterschiedlichsten Arten der Übersetzung. Jeder Übersetzer übersetzt ja auch für sich anders. Man will halt die Basis, das Original haben. Ob aber das Lesen des hebräischen Textes, ähnlich wie im Islam, eine spirituelle Übung ist, da ist sich Israel Meller nicht so sicher. Es gibt sicherlich Leute, die würden sagen, dass es eine spirituelle Übung ist, wobei ich auf der anderen Seite auch sage, es ist ein Können, ein Lernen. Man muss es lernen. Man muss es lernen. Das Judentum zeichnete sich dadurch aus, dass es das Lesenlernen schon zu einer Zeit förderte, als Lesen können noch keineswegs selbstverständlich war. Peter Müller. Ich denke auch, dass das also gerade beim antiken Judentum ein Unterscheidungsmerkmal zum umgebenden griechischen oder hellenistischen Denken gewesen ist. Im Hellenismus war das Lesen eigentlich eine Angelegenheit von den Bessergestellten, während im Judentum das Lesen hauptsächlich an die Synagoge angegliedert wurde. und dort sowohl im gottesdienstlichen Rahmen als auch im Rahmen von Lehren, Lernen, Studieren eine Rolle spielte. Also das Lesen war im Judentum viel stärker demokratisiert, würden wir heute sagen. Das Lernen im Judentum hat verschiedenste Faktoren. Erstmal natürlich, das Judentum ist eine Religion des Buches. Und wenn man das Buch nicht liest, weiß man nicht, was drinsteht. Auf der anderen Seite ist das Judentum in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden verfolgt worden. Die jüdischen Menschen mussten immer wieder ihr Hab und Gut zusammenraffen, um in ein anderes Land auszuwandern. Und das Einzige, was man mitnehmen kann, außer die Familie und vielleicht die Kleidung, die man am Leibe trägt, ist das Wissen, was man sich erlernt hat. In einer gewissen Form ist Bildung eine Überlebensstrategie für das Exil. Im Christentum war das Lesenlernen nicht so selbstverständlich. Im Altertum und Mittelalter waren die meisten Menschen Analphabeten.